Bricks, you crazy. Ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je commence le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey. Ja, ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je commence le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey. Aus der Kaffer-Kaffer-Zeit raus bekam ich einen Einlauf. Mit diesem Haramani wollte Mama keinen Einkauf. Geht dann um den Block und ich weiß nicht mal wohin. Plötzlich sah ich nur noch schwarz und ich weiß nicht wo ich bin. Eingequetscht, reingesteckt und ich kriege keine Luft. Abgefuckt, voll mit Hass, aus den Taschen kommt der Duft. Drogen sind verbreitet und ich nenne es die Pest. Verkleidet als ein Junkie auf der Suche nach dem Crack. Der Richter sagt es geht nicht, gefangen in einem Käfig. Familie bleibt auf ewig, Flow der kommt zu episch. Die sagen er kann eh nicht, Welt ist viel zu eklig. Keine Snitch, ich red nicht, bin du immer tätig. Von Zweier Fingers an, hab es immer schon gewollt. Mastercard, Visa Card, Ijala bald alles Gold. Namula Dommer Banks, siehst mich bald schon in den Trends. Liefer ständig die Detekte, nämlich DHL Express. Ja, ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je komme aus le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey. Ja, ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je komme aus le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey. Voll im Para-Para-Money, alles dreht sich nur ums Fluss. Kopf ist wieder mal am Drehen, komm mal runter bis aufs Nuss. Das Leben ein Geben und Nehmen, bin am Zittern und Beten. Nenn mich Slumdog Millionär, kämpfe mich raus aus dem Elend. Denn du willst zu diesem Team, Masterklinge in dein Bein. Jacke weiter, lila Schein, Bank-Accounts für Design. In meinem Kopf mehr Lines als in Escobars Haus. Guck, du bläst für einen Schein, komm, ich geb dir einen aus. Im Bento, jage nur die Eros. Einzelgänger Master, bin am Laufen, nenn mich Django. Zigzag fahr nach Venlo, für ein bisschen Jeju. Puff, puff, pass, bin auf Kaffer mit dem Frero. Denn ich will nur das Money, la Moula dans mon quartier. Auf Wege so wie Money, ganz da juste Mbappé. Ich will Para, ich will Fluss, parce que je suis pas comme vous. Master Kaffer auf sein Ruf, parce que Police en route. Ja, ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je commence le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey. Ja, ich bin nicht wie du, packe Packets ab wie Frankie Giroux. La Manie, le travail, je commence le coup. Will ja die East End, die Scheine tun gut, ey.